Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's Studio- und Konzertraritäten von der englischen Sängerin und Songschreiberin Sandy Denny. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Across the evening sky, all the birds are leaving, but how can they know it's time for them to go? Deserted shore, your fickle friends are leaving. Oh, but then you know it's time for them to go. But I shall. Of time, well, who knows where the time goes? Who knows where the time not alone. Who Knows Where the Time Goes, von und mit Sandy Denny, mitgeschnitten für eine der Radiosendungen von John Peel bei der BBC im Herbst 1972. Who Knows Where the Time Goes handelt von zyklisch sich wiederholenden Abläufen in der Natur, von Freunden, die kommen und gehen, von der Zuversicht der Liebe und davon, keine Angst vor dem Verstreichen der Zeit zu haben. Als Sandy Denny den Song das erste Mal aufnahm, zusammen mit den Strobes um Dave Cousins im Sommer 67, war sie gerade mal 20 Jahre alt. Geschrieben hatte sie ihn vermutlich also noch als Teenager. Sandy Denny hat dieses Lied immer wieder gesungen, mal mit Begleitung einer Band, mal solo. Und tatsächlich war dieses Lied auch eine Art Eintrittskarte in die Welt des internationalen Musikgeschäfts. David Anderle, unter anderem als Produzent in den Staaten tätig, hörte eine Testpressung der Strobes LP mit diesem Song und war so angetan davon, dass er Judy Collins vorschlug, ihn aufzunehmen. Die bekannte amerikanische Folksängerin sang Who Knows Where the Time Goes nicht nur in einem Kinofilm, sie machte den Song 1968 auch noch zum Titelsong einer eigenen LP und brachte Sandy Dennys Talent so erstmals einer breiteren Öffentlichkeit nahe. Sandy Dennys eigene Karriere, ihre spätere Zusammenarbeit mit der englischen Band Fairport Convention und ihre 5 zu Lebzeiten veröffentlichten Soloplatten lassen sich zu großen Teilen mit den Begriffen Folk und Folkrock umschreiben. Dennoch hatte Sandy Denny auch ein Faible für Rock'n'Roll und jazzige Töne. Sandy Denny als Sängerin von Fairport Convention im März 1969 mit ihrem Song Autopsy. Eine Nummer zwischen jazzigem Fünfvierteltakt und langsamem Viervierteltakt-Rockgroove. Auf Platte erschien der Song erst ein paar Monate später auf der dritten Fairport Convention LP Unhalfbricking. Diese Aufnahme vom März 1969 entstand in einer alten Konzerthalle, die von der BBC in ein Aufnahmestudio verwandelt worden war. Autopsy und diverse andere Songs wurden damals wieder für eine Show von John Peel aufgenommen. Martin Lamble, der 19-jährige Drummer der Band, starb nur zwei Monate später bei einem tragischen Autounfall. Sandy Denny hieß eigentlich Alexandra Eileen McLean Denny und wurde am 6. Januar 1947 im Londoner Stadtteil Wimbledon geboren. Nach ihrer Schulzeit besuchte sie etwa ein Semester lang die Kingston Art School. Eine Zeit lang soll sie auch als Krankenschwester gearbeitet haben, aber als sie mehr und mehr Soloauftritte in britischen Folkclubs absolvierte, ließ sich das nicht mehr mit einem Studium vereinbaren und Sandy Denny konzentrierte sich auf die Karriere als Musikerin. Sie hatte schon als Kind angefangen, Gitarre und Klavier zu spielen und erarbeitete sich bald ein stattliches Repertoire traditioneller britischer Folksongs. Das erwies sich bei Fairport Conventions späterer Hinwendung zum Folkrock englischer Prägung als sehr vorteilhaft. Sandy Dennys Repertoire während ihrer Folkclub-Zeit bestand aber vor allem aus Songs amerikanischer Barden wie Tom Paxton. Anfang der 60er Jahre gehört es für amerikanische Folksänger fast zum guten Ton, eine Zeit lang in England zu leben, wie eine Art Pilgerritual zu den Wurzeln weißer angloamerikanischer Folklore. Paul Simon gehörte zu diesen amerikanischen Musikern oder Jackson C. Frank, und eine Weile, so wird berichtet, waren der und Sandy Denny auch ein Paar. Sie sang einige seiner Songs und ließ sich von ihm auch dazu anregen, selber eigene Lieder zu schreiben. Ihre bemerkenswerte Stimme hatte ihr inzwischen nicht nur einen guten Ruf, sondern auch Auftritte in BBC-Radiosendungen eingebracht. Der erste dokumentierte von diesen BBC-Radiosendungsauftritten datiert von 1966. Erste eigene Plattenaufnahmen folgten. Hier ist ein Ausschnitt aus einer Sendung der BBC mit dem Titel My Kind of Folk von 1968. Sandy Denny singt das Traditional The Quiet Land of Erin. Tis all I would let the sun. Das waren zwei Funde aus den Schatzkammern der BBC. Zunächst Sandy Denny mit dem Volkslied Quiet Land of Erin im Juni 1968 und danach Sandy Denny als Sängerin von Fairport Convention mit der Adaption des Volkslieds Rain a Dine, aufgenommen im September 1969. Ursprünglich waren die Eigenaufnahmen der BBC als Alternative zum Einsatz von kommerziellen Tonträgern gedacht gewesen. Es gab damals bei der Radioanstalt die mit der britischen Musikergewerkschaft ausgehandelte Restricted Needle Time, also die Beschränkung des Einsatzes von Singles und LPs, um den Musikern Live-Arbeitsmöglichkeiten zu sichern. Die BBC ging mit diesen historisch wertvollen Aufnahmen lange Zeit sehr nachlässig um. Viele Bänder wurden gelöscht oder gingen verloren. Aber es saßen auch damals Fans am Radio, die auf ihren Tonbandgeräten oder Kassettenrekordern die Sendung von John Peel und Kollegen mitschnitten. Und mithilfe solcher sogenannter Off-Air-Mitschnitte können manche Archivlücken wieder aufgefüllt werden. Ende letzten Jahres erschien eine wunderbare Sandy Denny-Kompilation, die auf 3 CDs und einer Mini-DVD alle überlieferten BBC-Aufnahmen der Sängerin präsentiert. Quiet Land of Erin ist einer der Songs, die durch so eine Off-Air-Aufnahme eines Fans überliefert wurde. Die BBC-Aufnahme von Rain a Dine findet sich unter anderem auf der Fairport Convention CD Heyday, veröffentlicht 2002. In der Box mit Sandy Denny Raritäten sind auch einige kurze Interviewpassagen enthalten, in denen sie einiges zu den Inhalten ihrer Songs mitteilt. It Suits Me Well, so erklärt sie, handelt von 3 Personen, einem Zigeuner, einem Matrosen und vom Sohn eines Feuerschluckers. Trotz manchem Negativen, das sie erleben, sagt jeder resümierend, It Suits Me Well, passt schon. Die Lebensweisen, die in diesem Song beschrieben werden, gäbe es eigentlich schon nicht mehr, meinte Sandy Denny damals noch dazu. Oh, this is a story about 3 different types of people. I don't know how many of them really exist anymore. Not the way I think, but I live in a world of my own anyway. One of them's a gypsy, one of them's a sailor, and one of them is a fire eater's son. And I just thought I'd write this song depicting kind of things that they liked and what they didn't like about their life, but nevertheless, whatever it was, you know, it was okay with them and it suited them well, you know. With windows, I stand up. it is the truth to tell that the living it is harder, but it suits me well. Zwei Songs von Sandy Dennys zweitem Soloalbum nach Verlassen der Band Fairport Convention. Sandy, hieß die Platte schlicht, sie erschien im Herbst 1972. Zwei Songs gab's, zuerst It Suits Me Well und danach Music Viva. Die Versionen, die gerade zu hören waren, sind allerdings nicht die LP-Versionen, sondern Aufnahmen aus der Bob Harris Show, die die BBC im November 1972 ausstrahlte. Auch die nächsten beiden Songs von Sandy Dennys aktuellen LP damals wurden bei dieser Gelegenheit aufgenommen, It'll Take a Long Time und Bushes and Briars. Die schon erwähnte BBC-Box mit Sandy Denny-Raritäten überliefert auch ihre Anmerkungen zu diesem Song. In Oxford gab und gibt es meines Wissens noch, in einem altehrwürdigen Gebäudekomplex in Oxford eben, ein modernes Aufnahmestudio, The Manor. Teil dieses Gebäudekomplexes war auch eine Kirche und Sandy Denny stellte eines Sonntags fest, dass zwar ein Pfarrer dorthin kam und eine Predigt hielt, aber keiner von der Gemeinde da war, um zuzuhören. Ex-Fairport Convention-Gitarrist Richard Thompson habe sich manchmal in die Kirche gesetzt, damit der Geistliche ein Publikum hatte. Die Dorfbewohner waren wohl nicht amüsiert, als Sandy Denny dann in Interviews davon berichtete. Inzwischen sei die Zuhörerschaft in der Kirche aber auch nicht mehr so drastisch klein, fügte Sandy Denny bei diesem Interview noch hinzu. What can you tell us about this next number called Bushes and Briars? Oh yes, well this was written when I was at this recording studio down in Oxford called The Manor. And next door, mind you, I've had complaints from the locals around that area since I spread the story around a bit. But on Sunday, I was sitting on the wall. There's a little church next door, which is all part of the original manor, you see. It's right next door to the manor. And the clergyman went in, and obviously I asked the bloke who runs the manor what happens every Sunday. Didn't seem to be anybody there. And he says, well, he gets there every Sunday and delivers a sermon, and even though there isn't anyone, you know. And Richard said that sometimes he does pop in himself because he feels so badly about it. But I find out now that it's not quite so drastic and that some of the locals do go in. So there you go. That's what I wrote the song about. Sunday morning, there's no one in. Studio- und Konzertraritäten mit Sandy Denny gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei weitere Aufnahmen aus einer Bob Harris-Show, die von der BBC am 20. November 1972 ausgestrahlt wurde. Bushes and Briars und It'll Take a Long Time. Wieder zu entdecken sind diese BBC-Schätze und viele weitere in einer liebevoll ausgestatteten Box mit drei CDs und einer Mini-DVD. Sie heißt schlicht Sandy Denny Live at the BBC und erschien Ende letzten Jahres. Wem die ganze Box zu teuer ist, kann inzwischen einige Highlights daraus auch auf einer Einzel-CD erwerben, die in diesen Tagen veröffentlicht worden ist. Hier ist ein Ausschnitt aus einer Fernsehsendung vom April 1971. Im Rahmen von The Spinners TV Show trat Sandy Denny zusammen mit Richard Thompson auf. Sie spielten zusammen eine eigene Adaption des Traditionals Black Waterside. Thank you. rivers, they run dry. Right, so then you'll marry I. On the night that I was married, and in my marriage bed, there came a bold sea captain, and he stood at my bed head, saying, "Arise, arise, young married man. Night for to go with me to the low lands of Holland to fight the enemy." Oh, I held my love all in my arms, still hoping he might stay. When the captain, he gave another order, and we had to march away, saying, "There's many a blithe young married man, this night must go with me to the low lands of Holland to fight the enemy." Ah, but Holland, it is a wondrous place, and in it grows much green. 'Tis a wild inhabitation for my true love to be in. Tis the wild, wild lands of Holland, parted my love and me. No shoe, no stocking will I put on, and no comb to go through my hair. And nor shall day or candle light shine on my bowed head. Nor shall I sleep with any young man until the day I die. For the low lands of Holland, they parted my love and I. Das war gerade eine Seltenheit im Repertoire von Sandy Denny, ein vermutlich selbstgeschriebener A Cappella-Song. The Lowlands of Holland heißt das traurige Lied. Auf keiner der zu Lebzeiten veröffentlichten Platten Sandy Dennys findet es sich, nur diese Version aus einer Bob Harris-Show der BBC ist überliefert und seit letztem Jahr auch auf kommerziellem Tonträger veröffentlicht, genau wie die Aufnahme zuvor Blackwater Side. Beide Songs wurden 1971 aufgenommen. Nach den 2 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk gibt's die zweite Soundcheck-Stunde mit Sandy Denny Raritäten. Bis zu den Nachrichten aber erst einmal eine seltene Version von Sandy Dennys Song No End. Ursprünglich erschien er auf der 73er LP Like an Old Fashioned Waltz. Die folgende Version erschien erstmals 1995 in CD-Form in einer Raritätensammlung des Sandy Denny und Fairport Convention-Experten John Panhallow. The Attic Tracks heißt diese Sammlung. Diese besondere Version von Sandy Denny's No End entstand in der Wapping Town Hall in Ost-London. Bei Plattenfirmen und der BBC war diese Halle wegen ihrer guten Akustik sehr beliebt für Aufnahmen klassischer Musik. Hier begleitet sich Sandy Denny selbst auf einem großen Konzertflügel von Bechstein. Sandy Denny, No End. Must have grown some wings. Have you noticed how time just seems to fly away? I can't remember things. In a world of me home, they say, and who can blame? It's not the same. I've known about it all along, though I thought I was all wrong, and it's such a shame. You have no brushes anymore. I used to like your style. I see no paintings anywhere, and there's no smell of turpentine. Really happy.